Und Benjamin erzeugte Bela, seinen Erstgeborenen, Aspel, den zweiten, Ara, den dritten, Noha, den vierten, und Rapha den fünften. Und Bela hatte folgende Söhne, Adar, Gera, Abihud, Abisoa, Naaman, Ahoa, Gera, Sefufan und Huram. Und dies sind die Söhne Ehuds, diese sind Familienhäupter der Bewohner von Geba, und sie führten sie als Gefangene hinweg nach Manahat, Naaman, Ahia und Gera, der führte sie hinweg, und er erzeugte Ussa und Ahihud. Saharaim aber erzeugte im Gefilde der Moabiter, nachdem er sie verstoßen hatte, seine Weiber Husim und Bara, da erzeugte er mit seinem Weibe Hodes, Jobab, Zipja, Mesa, Malkam, Jens, Sochja und Mirma. Das sind seine Söhne, Familienhäupter. Und mit Husim erzeugte er Abitub und Elpal. Die Söhne Elpals waren Eber, Miseam und Sema. Dieser erbaute Ono und Lot samt den zugehörigen Ortschaften. Und Beria und Sema, das sind die Familienhäupter der Bewohner Ayalons, diese verjagten die Bewohner von Gad und sein Bruder Elpal und Sasak und Jeremot. Und Sebadja, Arad, Eder, Michael, Jispa und Joha waren die Söhne Berias. Und Sebadja, Mesolam, Hiski, Heber, Jismerai, Jislia und Jobab waren die Söhne Elpals. Und Jakim, Sichri, Sabdi, Iljenai, Ziletai, Iliel, Adaya, Beraya und Simrat waren die Söhne Simais. Und Chispan, Eber, Iliel, Abdon, Sichri, Hanong, Hanania, Elam, Antotia, Jifdeja und Penuel waren die Söhne Sasaks. Und Samserai, Seaya, Atalia, Jaresia, Ilia und Sichri waren die Söhne Jerohams. Diese waren Familienhäupter in ihren Geschlechtern, Oberhäupter, diese wohnten zu Jerusalem. Und zu Gibeon wohnten, der Vater von Gibeon, Jael, und sein Weib hieß Macha. Und sein erstgeborener Sohn war Abdon, und Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ajo und Secher. Miklot aber erzeugte Simea. Und auch sie wohnten ihren Brüdern gegenüber in Jerusalem bei ihren Brüdern. Und Ner erzeugte Abner, und Kis erzeugte Sol, und Sol erzeugte Jonathan, Malchisua, Abinadab und Esbal. Und der Sohn Jonathans war Meribal, und Meribal erzeugte Micha. Und die Söhne Michas waren Piton, Melech, Tarea und Ahas. Ahas aber erzeugte Joada, Joada erzeugte Alemet, Asmavet und Simri. Simri erzeugte Mosa, Mosa erzeugte Binia, dessen Sohn war Rapha, dessen Sohn war Eleasa, dessen Sohn war Asel. Asel aber hatte 6 Söhne, die hießen Asrikam, Bochru, Ismail, Seaja, Obadja und Hanan. Diese alle waren Söhne Asels. Und die Söhne seines Bruders Esek waren Ulam, sein Erstgeborener, Jös, der Zweite, und Eliphelet, der Dritte. Und die Söhne Ulams waren kriegstüchtige Männer, die den Bogen zu spannen wussten, und hatten zahlreiche Söhne und Enkel, 150 an der Zahl. Diese alle gehören zu den Benjaminiten.